Studenten studieren meistens Pädagogik. Studenten studieren ab und zu auch Sport. Studenten studieren selten Philologik. Studenten studieren ab und zu auch Mord. Studenten studieren meistens Pädagogik. Studenten studieren ab und zu auch Sport. Studenten studieren selten Elektronik. Studenten studieren ab und zu auch Mord. Yeah.